Willkommen bei One App a Day. Jeden Tag eine App. iOS, Mac, Android, Windows Phone 7, Memo und mehr. Moin moin, Servus und Hallo und willkommen zur neuen One App a Day Folge. Bevor wir mit der eigentlichen Folge starten, nur noch einmal kurze Info. Diese Folge oder beziehungsweise momentan alle Folgen nehme ich immer am Abend des vorherigen Tages auf. Also, ich nehme am Freitag die Folge auf für Samstag. Ich nehme für Samstag und Sonntag. Ich nehme am Sonntag die Folge auf für Montag. Ich nehme am Montag die Folge auf für Dienstag. Und auch heute am Dienstag, den Abend des Dienstags, des 4. Oktober, nehme ich die Folge auf für Mittwoch, den 5. Oktober. Da ich am selben Abend die Folgen allerdings über Auphonic schon online stelle und dann in WordPress plane, dass die Folge veröffentlicht wird, so läuft das jedenfalls momentan, ist die Folge bei YouTube, weil die Audiodateien wandern ja auch zu YouTube, da schon online. Also wenn ich dann zum Beispiel wie neulich irgendwie darüber spreche, den Rant am Samstag, der dann Freitagabend schon veröffentlicht wird, das ist verwirrend, das ist ein Zeitparadoxon Deluxe, so habe ich es jedenfalls genannt, aber das nur nochmal kurz zur Erklärung. Kommen wir zur Folge, das ist die 41. OAAD-SE-Folge, beziehungsweise OAAD 681, nachdem ich dem auf dem gewechselt bin. Es ist die Made by Google Nachhöre. Made by Google war das Event, was heute da so ablief. Da will ich mich auf ein paar Sachen konzentrieren. Ich gehe nicht der Reihenfolge nach, ich gehe nicht alles durch, weil mich einfach vieles nicht interessiert. Oder habe ich doch alles? Ich habe mir einiges auf jeden Fall notiert. So, es gibt einen neuen Chromecast, beziehungsweise der Chromecast kommt ein 4K Chromecast für 79 Euro. Der bietet dann wohl auch HDR und so. Der ist irgendwie auch noch schneller, bessere WLAN-Leistung. Streams sollen deutlich schneller starten, 1,8-fach, 2-fach schneller, irgendwie sowas um den Dreh. Und der Chromecast Ultra, so soll er wohl heißen, kann auch via Ethernet-Kabel mit dem Internet verbunden werden. Verfügbar ab November anscheinend übrigens. Ergibt für mich keinen Sinn. Ganz persönlich, weil kein 4K-Fernseher und interessiert mich persönlich wenig. Ich habe den Chromecast der ersten Generation am Fernseher und der verrichtet seinen Dienst und das macht er gut. Geht es weiter? Es wurde eine eigene Router-Lösung irgendwie vorgestellt. Google Wi-Fi, WLAN. Das kostet irgendwas um $200, $150, $300, irgendwie so. Nee, Dreierpack kostet $300 anscheinend. Aber wohl noch nicht in Deutschland. Ich glaube, wenn ich das richtig gelesen habe. Vielleicht interessant ist Google Home. Das ist ein Lautsprecher mit Google Assistenten drin. Ihr könnt irgendwie Musik abspielen lassen, ihr könnt Fragen stellen, ihr könnt sagen, irgendwie spiel mir diesen Song ab, und halt voll auf der volle Google Assistent oder der komplette Google Assistant ist halt integriert. Man muss dann halt nicht sein Android-Smartphone nutzen oder sein Android-Smartphone, sondern kann halt den Lautsprecher nutzen. Ja, wenn man das will, wenn man das haben muss, vielleicht als Smart-Home-Steuerung, weil das auch möglich ist, oder mit If This Then That zusammenarbeitet oder so. Ja, $130 wäre es mir persönlich nicht wert, ganz klar. Relativ interessant ist vielleicht noch das Daydream View. Das ist das VR-Headset, das Daydream-Headset. Da sind ja nicht alle oder nur neuere Smartphones mit Daydream, der VR-Lösung, Virtual Reality von Google irgendwie kompatibel. Das sieht ganz nett aus. Dazu gibt's einen Controller, wo ihr vielleicht noch, ja, irgendwie, ich weiß nicht, vielleicht gibt's Spiele oder so, dass ihr Tennis spielt und den Schläger mit dem Controller bedient im Prinzip, wie so eine, es wird verglichen mit einer Wii Fernbedienung. $79, €69 in Deutschland, wenn ich das richtig sehe. Und das Ganze noch ganz schick, das ist okay. Das kann man machen, wenn man denn ein Daydream-fähiges Smartphone hat. Apropos Smartphone, mein Gott, was ist mir für eine gute Überleitung gelungen oder auch nicht? Das könnt ihr selbst entscheiden. Es wurden natürlich die Pixel-Smartphones vorgestellt. Es gibt nicht mehr Nexus, es gibt jetzt Pixel. Und die sind verfügbar einmal mit das Pixel und das Pixel XL, 5 Zoll, 5,5 Zoll. Verschiedene Farben, nämlich Silber und Anthrazit momentan. Es gibt wohl auch noch die Farbe Blau, aber momentan noch nicht irgendwie vorbestellbar. Ich habe euch mal die Vorbestellerseite verlinkt in den Shownotes zur heutigen Folge. 32 GB und 128 GB. Die sinnvolle 64 GB Größe gibt es nicht. Ist mir aber auch grundsätzlich ziemlich egal. Die Smartphones gerade in Anthrazit, das sieht durchaus nett aus. Von hinten auch, finde ich. Von vorne denke ich, ich habe ein iPhone vor mir liegen, jedenfalls wenn ich mir die Bilder so angucke. Und fangen wir doch einfach mal an. Wir wollen das Google Pixel 5 Zoll in Farbe, ist egal, in 32 GB zahlen 759 Euro dafür. Wir wollen das 5 Zoll Pixel in 128 GB zahlen, würden 869 Euro dafür zahlen. Oder man will das Pixel XL mit dem 5,5 Zoll Display in 32 GB. Dann hätten wir 899 Euro wird dafür aufgerufen und für die 128 GB Variante 1009 Euro. Was soll ich dazu sagen? Bevor ich dazu was sage, es gibt auch noch neue Schutzhüllen. Die Google XL Schutzhülle in farbig, das kostet irgendwie 39 Euro. Dann in matt oder sowas kostet 29 Euro. Dann gibt es hier auch noch ein Artworks Case für jeweils 45 Euro. Was soll ich zu den Smartphones sagen? Wenn mich nicht alles täuscht, die Preise müssten ähneln doch sehr den Preisen des iPhones. Des neuen iPhone 7. Ich gucke mal live, während ich das hier aufnehme, nach. iPhone 7. Oder sind das sogar genau dieselben Preise? Die Seite lädt. Was hatte ich euch gesagt? Ab 759 Euro? Ja, tatsächlich. iPhone 7 kostet ab 759 Euro. Also, Google Pixel Preise sind genau wie das iPhone 7. Tatsache. Ich nehme das Google Pixel in 32 GB. Nee, oder in 32 GB würden keinen Sinn machen. 128 GB. Ich würde das iPhone 7 nehmen in 128 GB und zahle 869 Euro und für das Pixel 869 Euro. Nehme ich das Pixel XL, dann sind wir ja bei 1009 Euro. Da wäre dann das 7 Plus das Äquivalent, Farbe ganz egal. 128 GB, iPhone 7 Plus, 1009 Euro. Google Pixel XL, 128 GB. 1.009 Euro. Tatsächlich genau dieselben Preise. Da soll doch noch mal jemand sagen, Apple ist teuer. Apple ist natürlich schweineteuer, aber Google haut da jetzt halt genau denselben Preis raus. Und jetzt stelle ich mir als erstes die Frage, warum zur Hölle soll man das zahlen? Warum soll ich mir dann nicht lieber ein deutlich wertstabileres iPhone kaufen, was ich irgendwie nach einem Jahr oder nach zwei Jahren noch für richtig Geld verkaufen kann. Das wird wahrscheinlich bei den Pixel-Smartphones nicht so sein. Ich hätte jetzt natürlich eigentlich schon die technischen Daten, die will ich euch doch nochmal nennen. Wenn ich die dann finde, Google Pixel Specs, hier, wo haben wir das denn nochmal? Na. AMOLED Screen Snapdragon 821 mit 2,15 GHz getaktet, das müsste es doch eigentlich sein. 12 Megapixel Kamera, 4 GB RAM, glaube ich. Genau, Akku. Das kleine Pixel 2750 mAh, wenn ich das richtig sehe, 3450 mAh, das Pixel XL. Verbessert mich, wenn ich das falsch sehe. Ebenfalls USB-C-Anschluss, Betriebssystem Android 7.1 und natürlich Quick Charge. Das kann man ja auch erwarten. Ja, was soll ich denn noch dazu sagen? Für den Preis kriege ich 2,5 bis 3 Honor 8. Für den Preis würde ich kriegen ein Honor 8, ein Android-Tablet und wahrscheinlich sogar noch eine Huawei Watch oder so. Oder was ganz anderes. Oder auch ein Galaxy S7 und eine Uhr. Oder ein Galaxy S7 und ein Tablet. Oder ein Huawei P9 oder was auch immer. Für den Preis befürchte ich, hat Google sich da keinen Gefallen getan, obwohl ich die Idee, jetzt noch mehr Hardware und Software aus einer Hand, natürlich nicht so direkt wie bei Apple, immer noch nicht, aber ja, noch mehr als bei Nexus oder noch mehr als bei den Nexus-Geräten, finde ich schon recht nett, aber wenn ich für den Preis ein iPhone kriege, dann kaufe ich ein iPhone und kein Pixel-Phone. Ganz einfach. Was haltet ihr denn irgendwie von den Geräten oder von der Keynote oder von den anderen Geräten oder von Android? Oder werdet ihr wechseln? Was habt ihr für ein Smartphone? Überlegt ihr euch ein Pixel-Phone, ein Google Pixel zu kaufen? Das muss man sich auch mal vorstellen, das ist irgendwie lustig. Ja. Jetzt sagt man, ja, was hast du denn? Ja, ein Galaxy S7 von Samsung oder so. Dann sagt man, ich habe ein Pixel von Google. Das klingt irgendwie falsch. Ich weiß nicht, aber kann man sich sicherlich auch dran gewöhnen. Fiel mir nur gerade so auf. Ja, ich sage danke fürs Zuhören. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Und natürlich und selbstverständlich ciao und bye bye. Und natürlich morgen wieder mit einer regulären Folge. Tschüss. Das war One App a Day. Fragen oder Feedback richtet ihr an info@oaad.de, facebook.com/oneappatag, gplus.eu/oneappatag oder eine @mention an twitter.com/oneappatag.